Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My friends and pilgrims and refugees all over the world. Meine Freunde und Pilger und Flüchtlinge auf der ganzen Welt. You know, I feel like a refugee. Ich fühle mich wie ein Flüchtling. From the earthly point of view. Vom irdischen Standpunkt aus. Not in the sense that I had to flee from some place. Nicht in dem Sinne, dass ich von irgendeinem Ort aus fliehen müsste. Because I don't believe in running away. Denn ich glaube nicht, dass Weglaufen das Richtige ist. But in the sense that I've been spread all over the different nations in my life. Sondern in dem Sinne, dass ich in meinem Leben über die verschiedenen Nationen zerstreut wurde. You know, once I understood that a Christian is a pilgrim. Als ich verstand, dass ein Christ ein Pilger ist. I made a very, for me, great decision, for many of my Christian friends, strange decision. Traf ich eine für mich sehr große, aber für viele meiner christlichen Freunde seltsame Entscheidung. The decision that I made is, I will never put down roots here on this earth. Die Entscheidung, die ich traf, lautete, ich werde hier auf dieser Erde niemals Wurzeln schlagen. That's why, for me, to move is not a hard thing. Deshalb ist es für mich nicht schwer, umzuziehen. Because if my roots are internally in Christ, wenn ich meine Wurzeln ganz in Christus habe, then externally I will be fruitful, even if I'm spread all over the world. Dann werde ich äußerlich fruchtbar sein, auch wenn ich über die ganze Welt verstreut bin. This is a secret for you to learn. Das ist ein Geheimnis, das du lernen musst. I know so many Christians, they believe that if they are in a different geographical location where they can put down roots, they will become fruitful. Ich kenne so viele Christen, die glauben, wenn sie an einem anderen Ort sind und dort Wurzeln schlagen, werden sie fruchtbar sein. You know, some of them are fruitful in the eyes of the world. Einige von ihnen sind in den Augen der Welt fruchtbar. But who wants to be fruitful in the eyes of the world? Aber wer will schon in den Augen der Welt fruchtbar sein? In fact, I can honestly tell you, there is a sense of inner freedom. Ich kann dir ehrlich sagen, dass es ein Gefühl der inneren Freiheit bedeutet. That comes with living as a pilgrim. Wenn du als Pilger lebst. Because why is there such an incredible inner freedom? Warum empfindest du so eine unglaubliche innere Freiheit? Because now, if God plants me in Africa, in the northeast of Brazil, or in the middle of an icy, freezing cold of northern Europe, it's all the same. Weil es egal ist, ob Gott mich nun in Afrika, im Nordosten Brasiliens oder mitten im eiskalten Nordeuropa ansiedelt, es ist alles dasselbe. I'm not forgotten, my roots are in him, I've been chosen by him. Ich werde nicht vergessen, meine Wurzeln sind in ihm. Ich wurde von ihm auserwählt. Let's move on. Lass uns weitermachen. Look, I like how Peter not only reminds them that they are not forgotten. Mir gefällt, wie Petrus sie nicht nur daran erinnert, dass sie nicht vergessen sind. He says, for you have been chosen and destined by Father God. Er sagt, denn ihr seid von Gott, dem Vater, auserwählt und bestimmt worden. You know, this sentence to me has so much depth in it, and I'll tell you why. Dieser Satz ist für mich so tiefgründig, und ich sage dir auch warum. Because so many people believe they are victim of circumstances. So viele Menschen glauben, sie seien Opfer der Umstände. Especially if you are in situation like them, they have been spread by persecution. Vor allem, wenn sie sich in einer solchen Situation befinden, sie waren durch Verfolgung zerstreut worden. You know, the apostle Paul, although Peter is writing it, but we're going to talk a little bit about his friend Paul. Obwohl Petrus den Brief schreibt, werden wir noch ein wenig über seinen Freund Paulus sprechen. Simply because Paul gave us so many more letters, we know more about him. Einfach weil Paulus uns so viele weitere Briefe gegeben hat, dadurch wissen wir mehr über ihn. You know, really, we know little about Peter after Pentecost. Über Petrus wissen wir nach Pfingsten eigentlich nur wenig. Because, you know, he's only written a couple of letters. Er hat nur ein paar Briefe geschrieben. From Peter we know it more through studying church history. Über Petrus wissen wir mehr, wenn wir die Kirchengeschichte studieren. From Paul we know it all through reading a lot of his writings. Von Paulus aber wissen wir alles durch das Lesen vieler seiner Schriften. But listen, the apostle Paul never considered himself a victim of circumstances. Der Apostel Paulus hat sich nie als Opfer seiner Umstände betrachtet. When they persecuted him in one place, he simply went to the next and continued to do exactly what he was doing. Wenn er an einem Ort verfolgt wurde, ging er einfach zum nächsten und machte genau so weiter wie bisher. When they stoned him and left him as dead, while he was resurrected, went up and kept preaching. Als sie ihn steinigten und ihn wie einen Toten zurückließen, wurde er auferweckt, stand auf und predigte weiter. And this is the heart and this is the message that Peter is trying to tell us Christians. Das ist das Herzstück und die Botschaft, die Petrus uns Christen zu vermitteln versucht. If I have been chosen and destined by Father God, who is the creator of the universe together with Jesus and the Holy Spirit. Wenn ich auserwählt und bestimmt worden bin von Gott, dem Vater, der zusammen mit Jesus und dem Heiligen Geist der Schöpfer des Universums ist. Then how can I have more faith in circumstances or people who persecute me than in the destiny of the Father? Wie kann ich dann den Umständen oder den Menschen, die mich verfolgen, mehr Glauben schenken als der Bestimmung des Vaters? We have to stop having this weird idea and theology. Wir müssen aufhören, diese seltsame Idee und Theologie zu haben. That God is as surprised by the change of circumstances as we are. Dass Gott von der Veränderung der Umstände genauso überrascht ist wie wir. You know, I had a perfect plan for you, Reinhard. Ich hatte einen perfekten Plan für dich, Reinhard. Oops. Goyana didn't work out anymore after 6 years. Oops, Goyana hat nach 6 Jahren nicht mehr geklappt. Hey, let me figure something out. Hey, ich muss mir was einfallen lassen. Let me think how I can do something now. This really took me by surprise. Lass mich mal überlegen, was ich jetzt machen kann. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Before you were born, bevor du geboren wurdest, God knew every millisecond of your life. Kannte Gott jede Millisekunde deines Lebens. He didn't micromanage it, but he knew it. Er hat es zwar nicht bis ins kleinste Detail geplant, aber er wusste es. So the promises that he gave you, he already calculated all the circumstances into the promise. In der Verheißung, die er dir gegeben hat, hatte bereits alle Umstände einkalkuliert. See, God doesn't give you a promise and then circumstances change. He says, oops, I better change your promise now. I need to adapt it. Gott gibt dir kein Versprechen und wenn sich dann die Umstände ändern, sagt er, oops, ich ändere jetzt besser deine Verheißung. Ich muss sie anpassen. Let's change your promise a little bit. Lass uns die Verheißung ein bisschen ändern. So that it fits the circumstances. Damit sie zu den Umständen passt. No, you take the promise and you say, circumstances, you're going to fit into that promise. Nein, du nimmst die Verheißung und sagst, Umstände, ihr passt euch diese Verheißung an. Because I've been chosen, I've been destined by God the Father, life is great. Denn ich bin auserwählt, ich bin von Gott dem Vater bestimmt worden, das Leben ist großartig. You need to come back to this simple trust into God the Father has chosen me, he's destined me, and he knew the mistakes I would make. Du musst zu diesem einfachen Vertrauen zurückkehren. Gott der Vater hat mich auserwählt, er hat mich bestimmt und er wusste, welche Fehler ich machen würde. And he also knew what other people would do to me. Er wusste auch, was andere Menschen mir antun würden. He knew the circumstances, he knew the problems, he knew everything. Er kannte die Umstände, er kannte die Probleme, er kannte alles. And his plans are never going to change. Seine Pläne werden sich niemals ändern. Guys, for about close to 40 years. Seit fast 40 Jahren. There is a Bible verse that I have claimed hundreds of times when I start my day. Gibt es einen Bibelvers, den ich schon hunderte Male gesagt habe, wenn ich meinen Tag begann? And I'm going to read it to you from the Passion. Ich lese ihn aus der Passion vor. Before you do anything, bevor du irgendetwas tust, put your trust totally in God and not in yourself. Leg dein ganzes Vertrauen in Gott und nicht auf dich selbst. And every plan you make will succeed. Jeder Plan, den du machst, wird gelingen. That's Proverbs 16:3. So steht es in Sprüche 16:3. So, have a little trust in the one who has chosen you. Hab also ein wenig Vertrauen in den, der dich auserwählt hat. Life is great. Das Leben ist großartig. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.